WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Das Thema heißt Waffen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die Opfer eines Verbrechens mit Waffengewalt wurden, die einen, vielleicht einen nahen Menschen durch eine Waffe verloren haben oder denen ein Unfall passiert ist mit oder durch eine Waffe und sehr gerne auch mit Waffennarren. Was sind Waffen? Waffen sind natürlich zunächst einmal Schusswaffen, aber Waffen können natürlich auch sein Messer, Macheten, Schlagringe und so weiter. Natürlich auch abgerichtete Hunde. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, über das Thema Waffen, dann meldet euch. Ich bin sehr gespannt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Siegfried und er ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hör mal, sag bitte Siggi, ja? Siggi. Fried, das hört sich immer so schlimm an. Na gut, ich sag Siggi. Umso besser. Ja, hallo. Siggi, schön, dass du da bist. 63 Jahre alt. Zum Thema Waffen. Ja, also das war 1970, da hatten wir hier in Deutschland noch ein ganz anderes Waffengesetz. Da konnte ich jetzt in den Laden reingehen, ja, ich konnte mir eine Waffe kaufen, das heißt Gewehre. Ja, und hat an dem Tag, am 2. Dezember, hatte mein Bruder Geburtstag, hatte so ein Luftgewehr. Ich denke auch, jetzt schenkst du noch mal was zum Knallen. Wie alt wurde der Bruder? Bruder wurde 14 und ich war 19. Oh, Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir vom Weihnachtsgeld habe ich mir ein Gewehr gekauft, wo ich 6 Schuss reinmachen konnte. Ja. Bin nach Hause, hat mein Bruder die Flohbart geschenkt und da haben wir so aus Quatsch gesagt, haben wir, sollen wir mal ein Duell machen? Ja. Oh, okay. Was hast du ihm geschenkt? Die Flohbart? Was ist das? Eine Flohbart ist eine einschüssige Waffe, da kommt kam Munition rein, so 6 mm, so Rundkügelchen, ein bisschen dicker wie die Kirmeskugel. Ja, immerhin, und das hast du dem 14-Jährigen geschenkt? Ja, ja. So das war das normal. Damals. Okay. Also wir sind früher, haben uns Gewehr und Buckel gepackt, sind am Bauernhof hingefahren, haben da geschossen. Also das war jetzt nichts Verwerfliches. Okay. Ja, auf jeden Fall, mein Bruder, der flitzt hinter der Hundehütte, da steht da so ein Gurkeneimer. Ich hatte Zielfernrohr dran, ich denke, jetzt muss so schön auf die Gurke zielen. Ich schieße, Patch macht dann Wasser, spritzt, war richtig Feeling. Ich zurück in das Haus, kommt mein Bruder an, hör mal, Siggi, jetzt bin ich mal dran. Ich sage, hör mal, komm, lass mal keine Scheiße machen, nachher passiert was. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich um das Haus rum, vermute den nicht hinter der Hundehütte, gucke, er springt hoch, Waffe auf mich gerichtet, so auf die Hüfte, und da sehe ich so einen Feuerstrahl, vorne so, als wenn einer so ein Feuerzeug anmacht. Oh, ich denke, in der kurzen Zeit, ich denke, hoffentlich schießt er dich nicht ins Gesicht, oder? Ja, auf jeden Fall, bumm, ich krieg so einen Schlag an der Brust, hat er mich getroffen. Oh, ich sag, du Arschloch, du hast mich getroffen, oder? Ja, Siggi, macht keinen Scheiß. Da war Winter gewesen, ich hatte T-Shirt an, Pullover an. Ich denke, irgendwo muss da kleine Kügelchen doch sein. Durch hochgehoben, kleinen Finger genommen, pack da rein, da geht der Finger in den Körper. Wo genau war das Kügelchen? Die ist durchgegangen, die ist nachher durch das linke Herzohr durchgegangen. Durchs Herz sogar? Ja, ja. Ach du je. Ja, ich sah, wie gesagt, ich sah nur so einen Tropfen Blut. Und kein Schmerz gespürt? Doch, erstmal nur den Schlag. Den Schlag, als wenn einer mit dem Faust davor haut. Aber dann warst du ja schwer verletzt. Ja, da ging das los, als wenn man so halb besoffen ist. Da fing ich an zu taumeln. Und bei meiner Eltern, also meine Eltern waren nicht zu Hause, da bin ich zum Nachbar hin, so ein paar Mal hingefallen, wieder auf. Und die hatten so einen Opel-Kapitän, da haben die Frau auch gesagt, verdammt, ich habe den Siggi eben gesehen, der ist ja nicht besoffen. Da kam die auch raus. Und da haben die mich so 3-4 Kilometer weit hinten am Sitz geschmissen. Da fahre ich in so im Krankenhaus und da kam zufällig der Krankenwagen vorgefahren. Da haben sie mich ins Kreiskrankenhaus gebracht und da hat er das OP-Team. Wir hatten gerade Besprechung gehabt für einen anderen Tag. Ja. Und? Ja, da ging das ratzfatz, da haben sie mich da vorbereitet. Und haben dich operiert? Da war über mir so eine Röntgenkugel gewesen. Da kommt so eine alte Schwester an. Gucken Sie mal, Herr Professor, gucken Sie mal. Da wurde ich so ganz weiß im Gesicht. Da habe ich gedacht, ich weiß, ja, wenn einer stirbt, der wird blass. Dann habe ich gesagt, ob sie Dinge nicht da wegtun könnten, weil ich wollte nicht sehen, da wenn ich da sterbe. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wir haben es operiert. 10 Tage lag ich auf Intensiv. Wie sehr war das Herz denn verletzt? Das Herz war jetzt genau, also das ist ja, um das Herz sind ja 2 Herzohren. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Osterhase, so, der so Ohren hat. Ah ja, am Rand des Herzens. Dadurch ist die Kugel durchgegangen. Ja. Dann ist um das Herz, ist der Herzbeutel, die kann man sich vorstellen als Laie wie so eine Plastiktüte. Ja. Und dann ist da ein Gegendruck gewesen. Ja, dann war das Herz kurz davor aufhören zu schlagen. Mann, ist diese Kugel, ja, die ist ganz entfernt worden dann? Nein, die ist jetzt noch drin. Die ist jetzt noch drin? Die haben nur eine Wundversorgung gemacht, eben in dem Krankenhaus. Da waren die quasi auf Thoraxoperationen, das heißt Lungenoperationen. Da wird eine Rippe entfernt. Und da gehen die an die Seite ran und jetzt bei der Herzoperation, die wird ja der Brustkorb geöffnet. Okay, hast du denn jetzt all diese Jahrzehnte mit dieser Kugel gut leben können? Ja, ich hatte nur ein Problem, wenn ich auf Toilette ging, habe ich immer darauf geachtet, dass nicht knallt. Aber sonst nicht. Aber etwas haben die schon entfernt von der Kugel? Nein, die ist noch drin. Und warum haben die nicht rausgenommen? Weiß ich nicht. Die hängt jetzt irgendwie an eine Schlagader. Ob die da nicht dran kam, weil das alles so verblut war. Auf jeden Fall auf meine Röntgenbilder sieht man die noch. Und wenn ich durchleuchtet werde, dann... Das ist ja ein Ding. Aber du bist ja schon so viele Jahrzehnte, hast damit gelebt, dann wird es auch noch weitere 4 Jahrzehnte gehen. Das ist kein Problem. Nur das Ganze hat noch etwas Kurioses an sich. Ich war mal, als ich 7 Jahre alt war, bin ich mal auf so einem Helden-Gedenkfriedhof gewesen. Mhm. Und da sehe ich da so ein kleines Grab. Und da steht drauf, also mein Name jetzt komplett, Geburtstag vom 16.01. war irgendwas 1900 und. Mhm. Und dieser jemand, das war mein Onkel, der ist mit 19, ist der eine Kugel gestorben in Krakau. Ach, das ist ja irre. Da habe ich immer gedacht, da gehst du auch irgendwann mit 19 ins Feierabend. Ja. Und kurz 6 Wochen vor meinem Geburtstag, dann so, ja, jetzt, ist das passiert. Jetzt ist das passiert. Also hat der 14-jährige Bruder hat dir ins Herz geschossen. Wie hat sich das Verhältnis verändert zwischen dir und deinem Bruder? Gar nichts. Was haben die Eltern gesagt? Ja, die wollten was, die waren aber auf jeden Fall so toll gewesen, dass sie nichts gesagt haben. Aber ja, die müssen euch doch eigentlich dann die Waffen weggenommen haben. Ja, meine Mutter, die war zu der Zeit arbeiten gewesen. Ja, und als ich dann aus dem Krankenhaus kam, dann habe ich die Waffen gereinigt und dann kam ja später das neue Waffengesetz. Mhm. Das ging ja dann über die Bader-Meinhof-Bande, weil da wurden die wieder abgeschafft. Ja, und dann habe ich die nachher an einem Jäger verkauft und dann war das also waschnah und so weiter. Das war genauso gut, wie heute die Leute mit Gameboy und mit ihren Joysticks da machen. Ja, hatten wir in der Waffe. Ja, so war das damals. Ja. Hast du das so auch ganz offen der Polizei erzählt damals? Nein, konnte ich nicht. Wie war die offizielle Version? Die offizielle Version war so, ich habe am Dachboden gestanden und habe schräg runtergeschossen im Kugelfang rein. Die Kugel durfte ja jetzt das Grundstück nicht verlassen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte da oben Fernglas stehen gehabt, stell das Gewehr so an der Ecke und dabei hat sie einen Schuss gelöst. Und das haben sie nicht geglaubt. Ja. Und haben gesagt, naja, ich bin der Geschädigte, dann ist das gut. Aber euren Eltern habt ihr die Wahrheit erzählt? Ja, das wusste ich, war klar. Mann. Das heißt, ja, lustig. Das hätte auch dein Leben kosten können. Selbst diese kleine Kugel, wenn die richtig ins Herz gegangen wäre, wärst du tot, ne? Ja, die ist ja quasi, das Herzohr ist ja genauso ja, wie das Herz. Gut, aber sag mal, eine Stelle an eine noch wichtigere Stelle des Herzens. Da wäre noch schneller gegangen. Klar. Da wäre es noch schneller gegangen. Und du hattest schon ein bisschen abgeschlossen mit deinem Leben. Ja, ganz schnell. Ja. Das ist deine Geschichte und deine Erinnerung zum Thema Waffen. Ja. Und du nimmst nie wieder eine in die Hand. Wenn ich jetzt auf die Kirmes gehen würde, aber so eine Waffe, da habe ich kein Verlangen nach. Da will ich auch nichts mehr zu tun haben. Das finde ich eine gute Einstellung. Sigi, vielen Dank für deinen Anruf und schön, dass du überlebt hast, dass wir haben reden können. So, sonst hätte ich nicht angerufen. So, genau so wäre es gekommen, ja. Alles Sigi. Klar, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss, ciao. 0800 220 50. Da lacht man so, aber es ist ja nur eine ganz ernste Geschichte. Es wäre ja fast zu Ende gegangen mit dem Jungen damals, wenn vielleicht 2 Millimeter oder einen halben Zentimeter nach links oder nach rechts geschossen worden wäre. So, Alexander. Alexander ist 58. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Alexander, ich freue mich, dass du da bist zum Thema Waffen. Leg los. Ja, ich bin, ich will jetzt nicht sagen Waffenfanatiker, Waffensammler, Jäger und Schütze. Mhm. Du bist Jäger. Ja, genau. Wie lange schon? In deinem, wie viele Jahre machst du es schon? Seit 2000. Ja. Und Sportschütze bin ich schon seit 35 Jahren. Das heißt, du hast eine Affinität zu Waffen. Dir machen Waffen Spaß. Ja, wir machen die Spaß. Ja. Macht es dir Spaß, als Jäger Tiere zu töten? Nein, das ist kein Spaß. Das ist eine, wie sagt man das so schön, ich schieße keine Tiere, um sie einfach zu töten, sondern ich schieße Tiere, ich sitze gerade in der Küche, ich kann ja gerade nicht im Wohnzimmer sitzen, weil dann gibt es halt eben Probleme mit der Kommunikation. Nein, ich schieße Tiere und die kommen in den Kochtopf. Also du schießt Tiere, damit man die essen kann? Ja, genau. Ja. Was hast du schon alles so geschossen? Was waren so die größten Schüsse, die du hingelegt hast in deinem Jägerdasein? In meinem Jägerdasein, also das Größte, was ich bisher geschossen habe, war ein Wildschwein. Mhm. Ein Reh habe ich auch schon geschossen, aber keine. Ich habe also bisher noch leider Gottes keinen Hirsch geschossen. Schade. Mhm. Ist das so, dass du wirklich das, was du schießt, dann auch isst? Ja. Ja, man sieht ja manchmal auch andere Berichte im Fernsehen, da wird geschossen und ich weiß gar nicht, wo die Sachen dann hinkommen, aber jedenfalls nicht zu dem, der es geschossen hat. Ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Da habe ich einen Reh geschossen und da war seine Kühltruhe voll und ich hatte also bei mir in meiner Heimat, da war ein großer Restaurantbesitzer, der hat gesagt, sag mal, weißt du was, wenn du einen Reh hast, dann gib mir das. Wenn du da sitzt, auf deinem Hochsitz oder wo auch immer, und da kommt so ein süßes Reh oder ein stolzer Hirsch, was für ein Gefühl hast du dann, wenn du kurz vor dem Abschießen bist? Ich gucke gerade auf meinen Arm. Du zitterst? Ja. Weil? Weil ich mag es eigentlich nicht. Ein Tier zu töten? Genau. Es tut einem dann ja, also mir täte das wahnsinnig leid, wenn ich so ein schönes Tier da sehen würde und weiß, ich habe jetzt die Macht mit meiner albernen, modernen Waffe, mit einem... Nein, bitte so nicht sagen. Nicht alberne, blöde Waffe, das gilt nicht. Es geht einfach nur darum, ich kann mich nur noch daran erinnern, als ich mein erstes Reh geschossen habe. Das hat mir wehgetan. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Jagd, aber dann noch eine Frage dazu. Wenn dir das wehgetan ist, warum hast du es denn dann immer weiter gemacht? Der erste Schuss, der tut weh. Und ich weiß, dass viele Jäger haben ein Problem, wenn sie einen Jagdschein gemacht haben, dass die den ersten Schuss nicht mehr abgeben können. Meine Frage war gewesen, warum du dann weitergemacht hast. Ich habe mich überwunden. Okay, das ist natürlich immer eine Diskussion mit den Jägern, aber wir reden ja nicht über Jägerei und Jagd heute Abend, sondern wir reden grundsätzlich über Waffen. Ja, Waffen. Was denkst du denn überhaupt zum Thema Waffen? Wir haben ja nun in Deutschland ein relativ strenges Waffengesetz. Relativ strenges Waffengesetz? Relativ? Wir haben das strengste Waffengesetz überhaupt. Okay, das ist doch wunderbar, oder? Ja, genau. Ist ja auch alles vollkommen in Ordnung. Ja. Also, das findest du schon, dass man sehr vorsichtig mit Waffen umgehen sollte und dass Waffen nicht jeder Mann in die Hand kriegen sollte? Da gebe ich dir recht. Ja, denn wir sehen ja das Gegenteil in den USA, wo ständig furchtbare Dinge passieren, weil... Nee, das stimmt auch nicht. Bitte. Ja. Man kann das mit den USA nicht vergleichen. Aber man kann ja die Zustände... In Texas ist es so, man darf mit einer Waffe rumlaufen, da muss sie offen getragen werden. Mhm. In Washington ist es total verboten, man darf man überhaupt keine Waffe haben. Also ja, aber ist es keine USA-Verhältnisse auf Deutschland... Nein, aber wir beide sind uns einig, du sagst ja selbst, in Deutschland haben wir das strengste Waffengesetz und im Gegensatz dazu ist es in den USA ausgesprochen liberal. Weil nee, das stimmt nicht. Doch, jeder kann sich eine Waffe kaufen in den USA. Nein. Natürlich. Nein, das ist falsch. Ja, aber wir kriegen doch ständig die Berichte zu hören, was wieder Schlimmes passiert ist. Es ist alles gelogen. Nein, das ist nicht alles gelogen. Wir haben gerade vor ein paar Wochen diesen furchtbaren Unfall eines deutschen Austauschschülers erlebt, der in die Garage eines Amerikaners eingedrungen ist und erschossen wurde. Da muss man die Bundesstaaten miteinander vergleichen. Nee, aber bleiben wir doch mal einfach bei dem Beispiel. Da ist ein Junge von 19 Jahren, hat irgendwie einen Streich gemacht, geht in die Garage des Nachbarn und wird erschossen. Nur weil welcher er eine Waffe hat. Welcher Bundesstaat war das? Ich weiß es nicht mehr, welcher Bundesstaat das war. Aber das ist auch egal. Beispielsweise sind überhaupt keine Waffen erlaubt. Gut, aber es gibt schon sehr viele Bundesstaaten, wo es erlaubt ist und wo die Leute auch freimütig damit umgehen können. Oder sie zumindest bei sich tragen können und zu Hause haben können. Ja, das ist beispielsweise Texas. So. Und in Texas ist... Aber ich glaube, wir sind uns da, wenn du sagst, in Deutschland ist es gut, so wie es ist, dann sind wir uns ja gar nicht so fern, wir beide. Wir sind ganz uneinig. Wir sind uns uneinig oder einig? Wir sind uns nicht uneinig. Nicht, genau, ja. So, dann sind wir das schon wieder auf einem halben Weg. Ja. Alexander, du Jäger. Mensch, wie komisch. Dir kommen fast die Tränen, wenn du mir sagst, als du dein erstes Reh geschossen hast, dann hätte ich doch nicht weitergemacht, Mann. Und dir zittert die Hand, wenn du vor einem Hirsch stehst. Nee, heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Das war das erste Stück Wild, was ich geschossen habe. Da hat mir auch die Hand nicht gezittert. Quatsch, das will ich nicht sagen. Es hat mir wirklich leid getan. Leid getan. So, für uns Laien, oder die meisten von uns sind ja Laien, was sind denn das für Waffen, die du besitzt? Boah, ja, ganz einfach, Jagdwaffen. Klar. Und wie viel besitzt du? 19. 19 Waffen braucht man? So viel, wenn man Jäger ist? Nee, Quatsch. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nur alleine Jäger bin. Nee, du bist auch im Schützenverein, natürlich. Im Schützenverein und ich bin Waffensammler. Ach, du bist auch noch Waffensammler. Das finde ich ganz merkwürdig. Was ist das Schöne daran, Waffen zu sammeln? Waffen sind Mordinstrument. Hallo? Ja, hallo. Ich sagte, Waffen sind Mord- oder Tötungsinstrumente. Quatsch. Da hat meine Ex-Frau auch gesagt, das sind Mordwaffen. Ja, oder Tötungsgegenstände sind es schon. Was ist schön daran, die zu sammeln? Weißt du, was ich gemacht habe? Mhm. Ich habe mal einen Revolver auf den Tisch gelegt. Mhm. Ungeladen natürlich. Ja. Ich habe gesagt, so, was passiert jetzt mit dem Ding? Er kann da ein halbes Jahr liegen oder ein ganzes Jahr liegen. Mhm. Da passiert nichts. Natürlich, wenn er nicht geladen ist, passiert nichts. Aber was ist hier fast... Nein, auch selbst wenn er geladen gewesen wäre, wäre auch egal gewesen. Das passiert nichts. Man weiß nicht, wer sie in die Hände bekommt. Wir haben Amokläufe in Deutschland gehabt. Hör auf mit Amokläufen auf. Wir wollen jetzt nicht die Opfer diskriminieren, die da zu Schaden gekommen sind. Nein, das möchte ich auch nicht tun. Und einer der letzten Fälle war der Sohn auch eines Hobbyjägers, Waffenbesitzers. Genau, du weißt das alles. Also das ist alles. Ja, das ist alles sehr ernst. Aber meine Frage nochmal, was ist die Faszination, was ist das Schöne daran, so ein Zeug zu sammeln? Das ist eine schwere Frage. Mhm. Und die Frage kann ich wahrscheinlich so gar nicht beantworten. Hm. Irgendwann, weißt du was? Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken. Mhm. Es gibt Leute, die sammeln Bierdeckel. Und es gibt Leute, die sammeln was, was der Himmel. So einen gewissen Unterschied zwischen einem Bierdeckel und einer Schusswaffe sehe ich schon. Nee, nein, nein. Nein. Nein. Der Unterschied ist null. Null. Der okay. Ist null. Ich habe noch nie gehört, dass man mit einem Bierdeckel jemanden erschießen kann oder töten kann. Das wäre neu. Das muss man mir mal zeigen, wie man im Bier... Nein, es gibt Leute, die sammeln solche Sachen. Vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, was ich mache, das sind kulturhistorische Sachen, die ich sammle. Das heißt, du hast auch alte Waffen? Uralte Waffen. Ach, uralte Waffen sind das. Ja. Also schussfähig, aber uralt. Die älteste, die ich habe, die ist also über 116 Jahre alt. Okay, Also da muss ich dir in gewisser Weise irgendwie na recht geben, nicht, aber das kann ich vielleicht irgendwie verstehen, wenn man das als historisches Dokument quasi sammelt und sich das anguckt, wie kurios die das da gebaut haben. Das ist ja, sind ja Antiquitäten in dem Sinne. Ja, genau. Das ist mir dann schon eher nachvollziehbar, als wenn man aktuelle neue Waffen sammelt, die auf dem Markt sind. Nein, das sind uralte Waffen. Wie viel von den genannten sind denn neue Waffen, die du hast? Boah, was habe ich? Eine Browning. Also meine Jagdwaffe. Mhm. Und dann habe ich mir mal vor 10 Jahren eine Waffe selber geschenkt, als ich mich von meiner Frau getrennt habe. Da sind nur 500 Stück von gebaut worden. Auch ein Jagdgewehr? Nein. Nein. Ein Revolver? Nein, es war schon ein Gewehr, aber absolut super schön mit, also total Silber aufgebaut mit Gold und mit. Wo bewahrst du diese ganzen Waffen auf? Hatte ich doch vorhin schon gesagt. Ich habe Schränke. Ja, schon, aber was sind das für Schränke? Sind das Waffenschränke? Die sind auch dann immer abgeschlossen. Die sind immer abgeschlossen, dann sind auch abgenommen, die Schränke. Hast du auch Munition zu Hause? Ja, natürlich. Wird die Munition zusammen in einem Schrank mit der Waffe aufbewahrt? Nein. Entschuldige, wenn ich so dumm frage, ich bin ja nur kein Fachmann. Nein, da ist sowieso kaum einer ein Fachmann. Es gibt also ein Fach, wo man die Waffen reinstellt. Und dann gibt es noch ein weiteres Fach oder ich habe auch noch einen Schrank. Da sind sogar 2 weitere Fächer drin. Und dann wird also die Munition getrennt von den Kurzwaffen getrennt aufbewahrt. Wie viele Leute haben? Die Schlüssel passen nicht zusammen. Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Wie viele Leute haben einen Schlüssel zu diesen Schränken? Nur einer. Und der, mit dem rede ich gerade. Genau. Alexander, danke für deine Auskünfte. Ich wollte dich jetzt nicht quälen, das klang immer so ein bisschen. Ich wollte einfach nur von dir ein bisschen was wissen. Nein, viele Leute können das nicht verstehen. Ja, deswegen kann man ja ganz normal drüber sprechen. Und ich rede auch ganz offen darüber und deswegen habe ich auch angerufen, dass einfach mal gesagt wird, so werden Waffen aufbewahrt, so wird das gemacht und warum man Waffen hat. Genau. Das Letzte haben wir jetzt nicht ganz geklärt, aber man muss ja nicht. Das können wir gerne noch klären. Ach, das machen wir mal ein andermal. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet. Ich danke dir auf jeden Fall für deine offenen Worte, Alexander, und danke, dass du dich gemeldet hast. Alles Gute. Falls das Thema nochmal aufkommen sollte. Bist du unser Mann? Dann bin ich euer Mann. So. Auf Wiederhören, Alexander. Tschüss. Tschüss. Es wäre ja cool, wenn ich auch eine Waffe hier bei mir hätte, ne? Und die mal so ganz locker rausziehen würde aus der Hose und sagen, ja, hier, ich bin der, mach so auf kritisch und habe auch immer einen Revolver bei mir. Nee, so ist es nicht. Ich bin ja immer ein Kriegsdienstverweigerer. Da habe ich mit Waffen nichts an der Hut. Hier ist nicht unsere Bundeskanzlerin, aber hier ist Angie. Angie 53. Guten Morgen. Hallo? Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Angie. Ja, hallo. Ich war 20 Jahre mit einem Polizeibeamten verheiratet. Ja. Und hatte da in dieser ganzen Ehe also sehr, sehr große Schwierigkeiten, da mein Ex-Mann wahnsinnig gern seine Polizeiwaffe mit nach Hause genommen hat. Wir hatten auch unheimliche Schwierigkeiten in der Beziehung schon relativ von Anfang an. Und das Druckmittel oder das Drohmittel war eigentlich immer oder sehr oft auch seine Waffe. Nein. Später dann, Moment, das heißt, wenn ihr Ehekrach hattet, dann griff der als Drohung zumindest zur Waffe? Ja, das kam also sehr oft vor. Wo hat er die Waffe denn aufbewahrt? Also er hat die Waffe, der hat ja auch so einen Schulterhalfter gehabt, entweder bei sich am Körper dann getragen und nachts mit ins Bett genommen und das Kopfkissen gelegt. Ist ja Wahnsinn. Ich war gerade etwas irritiert. Ich weiß es wirklich nicht. Dürfen Polizisten ihre Waffe mit nach Hause nehmen? Ja, das kann ich jetzt auch nicht so beantworten. Ich weiß bloß, dass irgendwann einmal das scheinbar nicht mehr ging, weil das doch viele also Kollegen von ihm auch gemacht haben. Und dann, weil die dürfen sich ja eine Waffe kaufen, wie auch immer. Und da hat er sich dann so einen Spezialrevolver besorgt, also wie halt die amerikanischen Polizisten haben, so mit den Highspeed geschossen. Und dann war halt die Polizeiwaffe nicht mehr daheim, also seine P7 oder später war es ja dann eine andere. Und dann war halt der Revolver vorhanden jetzt zu Hause. Jetzt nochmal, der hat das Ding mit ins Bett genommen? Ja, auch mit ins Bett genommen. Das heißt, ihr hattet auch schon mal Sex miteinander neben einer Waffe? Ja. Das ist ja krass. Warum hat er denn das getan? Wir haben jetzt kein so ein besonders, also gutes Verhältnis gehabt, oder, ja, so dass ich eigentlich immer versucht habe, aus dieser Beziehung irgendwie auszubrechen. Mhm. Und wenn es halt dann total eskaliert ist, also dass man halt, oder wenn er gemerkt hat, also dass ich jetzt irgendwelche Versuche gestartet habe, dann kam also das immer zum Äußersten eben mit dieser Waffe. Hat er dich im Bett mit der Waffe auch bedroht? Ja, das kam auch vor. Inwiefern? Welche Situation war das? Da möchte ich gar nicht so weit einsteigen. Ich ahne schon, der hat dich zum Sex gezwungen. Ja, da möchte ich erst sogar nicht. Okay. Respektiere ich, absolut. Ja. Aber die anderen Situationen, wie hat der das dann gemacht? Hat er die Waffe in die Hand genommen und auf dich gerichtet und irgendwas gesagt? Beschreib mal, wie war das? Oh mei, da kamen ganz viele Situationen. Das ist so viel gewesen. Also das Schlimmste für mich war immer, er hat dann manchmal gesagt, gerade am Ende so, ich kann ja gehen, ja, aber wenn ich gehe, dann, also das hat er irgendwie nicht, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt sagen, das klingt jetzt vielleicht blöd, er war ein Familienmensch, das klingt jetzt blöd, aber er wollte irgendwo die Familie haben und also absolut nicht verlieren. Und das signalisiert er immer so rüber, wenn ich gehe, dann erschießt er die Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? Wir haben insgesamt, es sind sehr viele, wir haben insgesamt 6 Kinder. 6 Kinder? Alle von habt ihr gemeinsam, ihr beiden? Ja, genau. Und er hat signalisiert, wenn, dann erschießt er die Kinder? Ja, das war so das Endstadium dann. Und du kanntest ihn ja nun gut in all diesen vielen Jahren. Hättest du es für möglich gehalten, dass er abdrückt irgendwann? Ja. Er hat es aber nie getan. Er hat es nicht getan, aber ich glaube eigentlich immer nur deswegen, weil ich auch immer wieder eingelenkt habe. Oder immer wieder, versucht habe in der ganzen Situation, also es kam ja noch mehr vor, dass ich da irgendwo, ich musste ja immer den Kürzeren ziehen und immer gucken, dass alles soweit für die Kinder ja gut läuft. Haben die Kinder das mal bemerkt, dass der Vater die Mutter mit der Waffe bedroht? Also mein Sohn, der jetzt also 26 ist, mit dem hatte ich erst ein Gespräch. Bei den anderen, da habe ich, also man hat ja immer versucht, für die Kinder das irgendwo so weit wie es geht irgendwie fernzuhalten. Aber nach außen hin so die... Der Junge hat es schon irgendwie mitbekommen. Der hat es eher mitbekommen, ja. Oder jetzt meine Tochter, da war also eine Situation, wo die Waffe nicht auffindbar war für ihn. Und wie ich dann nach Hause kam, da war mein Jüngster 4 Jahre alt. Und es war ein Mordsauflauf im Haus und dann hat er also das Kind da, kann man schon sagen, fast halb tot geprügelt. Gut, dass ich nach Hause kam. Und dann hat er gemeint, oder irgendein Kind hat gesagt, dass der Kleine die Waffe gefunden hätte und weg. Hm. Und dabei war es der Große, wo das genommen hat und wobei das auch unverantwortlich war. Er hat die scheinbar unterm Kopfkissen oder irgendwie vergessen. Beim Aufstehen nach der Schicht und... Das hätte Schlimmstes passieren können in eurer Familie, wenn der Kleine damit abgedrückt hätte oder wenn irgendwas passiert wäre, ja. Das heißt eigentlich 20 Jahre Angst. Ja, 20 Jahre sehr große Angst. Warum hast du das so lange ausgehalten? Warum hast du überhaupt so viele Kinder mit dem bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich selber konnte jetzt nicht verhüten in dem Sinne, ja. Warum nicht? Ich konnte die Pille nicht nehmen, die Spirale, also ich habe nichts vertragen, großartig. Ja. Und er hätte noch mehr Kinder wollen. Ja. Ach so, das wollte er. Dass dann die Ärzte gesagt haben, also jetzt ist irgendwo Stopp, das geht nicht mehr. Wie war er denn zu den Kindern? Unterschiedlich. Also wir haben ja zuerst lauter Mädchen und dann, also die ersten waren Mädchen und die ersten drei und dann die Buben. Zu den Mädchen war ganz gut soweit. Kam aber ganz drauf an. Mhm. Also es ist ja ganz, ganz kuriose Familienstruktur gewesen. Wer hat sich denn dann von wem getrennt? Ich habe es angeleiert, also ganz knallhart. Aber es kam dann ganz anders, wie ich gedacht hatte. Also die Trennung kam schon, aber ganz anders, wie ich gedacht hatte. Du hast es angeleiert, sagst du? Angeleiert, ja. Hat er sich denn damit abgefunden? Ja, das kam dann so, das war dann ganz eine verquerte Familienstruktur. Er ist dann verhaftet worden, also er kam in U-Haft. Weswegen? Das ist ein Thema, wo ich nicht ansprechen möchte. Okay. Aber das hatte mit den Waffen nichts zu tun? Das hat jetzt mit den Waffen nichts zu tun. Wie lange bist du jetzt von ihm getrennt? Ich bin 16 Jahre getrennt. Ach so, also, das ist schon eine sehr lange Zeit jetzt. Ja, denkt man, meint man, aber er war ja dann auch, er ist kein Polizeibeamter mehr. Er war dann auch 6,5 Jahre in Haft. Oh, da ist aber was Ordentliches vorgefallen. Und wie er wieder rauskam, also hatten wir eigentlich wieder, ja, bis auf den einen Sohn, wo ich da vorher erwähnt habe, sind alle Kinder ja, wollten keinen Kontakt mehr zu ihm haben. Und da haben wir dann eben die Schwierigkeiten gehabt, also es war dann schon Polizeischutz da und alles. Naja, also mittlerweile haben wir Ruhe vor ihm. Das Ruhe vor ihm, das heißt, es gibt keinen Kontakt mehr zwischen dir und diesem Mann? Nein. Und beim Thema Waffen fallen dir diese 20 Jahre und deine 20 Jahre andauernden Ängste ein? Ja. Das ist wirklich auch bedrückend, wenn man sich das vorstellt, dass man 20 Jahre in der Gefangenschaft einer solchen Beziehung steckt. Ja, und es hat auch niemand getraut, mir zu helfen, durch das, dass er Polizeibeamter war. Wie oft hat der eigentlich die Waffe gegen dich gerichtet? Oh, ich weiß nicht. Ganz viel? Ganz oft. Mein Gott. Und das musstest du alles fernhalten von deinen Kindern. Das ist ja eine irre Leistung. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das schafft. Keine Ahnung. Das ist eine heftige Geschichte, Angie. Sei froh, dass er weg ist und sei froh, dass du vor allen Dingen jetzt absolute Ruhe vor ihm hast. Ja. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja, hoffe ich auch. Ja. Danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Und um 1.32 Uhr machen wir weiter mit Michael. Hallo Michael. Hallo. 46. Hallo Michael. Ich grüße dich. Hallo. So, was ist deine Stellungnahme oder Meinung zum Thema Waffen? Naja, ich bin der Meinung, dass man das schon so ein bisschen differenzieren sollte, weil du hast da vorhin so ein paar Sachen aufgezählt, Entschuldigung, Macheten und was weiß ich. Eine Machete ist grundsätzlich erstmal ein Werkzeug, wie eine Axt ein Werkzeug ist. Das ist keine Waffe. Kann zur Waffe werden? Alles kann zur Waffe werden, ja. Du kannst mit einem Kugelschreiber einen Menschen töten, dann ist es auch eine Waffe. Ja, auch wenn Schriftsteller sagt, sein Stift ist seine Waffe, auf eine andere Art und Weise. Ja? Aber letztendlich kannst du mit einer Menge Sachen einen Menschen töten. Klar. Aber wir haben so die großen Beispiele, haben wir ja im Kopf. Und natürlich kann man mit einem Kugelschreiber auch töten, da hast du völlig recht, ja. Aber wie gesagt, ein Messer zum Beispiel, ein Messer ist in erster Linie erstmal ein Werkzeug. Ja, es gibt unzählige Berufe, die das Messer brauchen, und als Werkzeug, du benutzt es in der Küche, ist ein Küchenwerkzeug, ja. Ich glaube, Michael, da sind wir uns einig, da müssen wir gleich drüber reden, das ist völlig klar. So. Das war aber bestimmt nicht dein Anliegen, das klar zu... Nein. Wie gesagt, ich bin vor 15 Jahren mal überfallen worden. Und von zwei messerschwingenden, wie sagt man heute, Südländern. Ja. Und... das Endergebnis war dann, dass einer von den beiden den Tatort nicht mehr verlassen hat. Also weil du irgendwas gemacht hast mit dem Mann? Ja, ich habe ihn in Notwehr getötet. Wie hast du ihn getötet? Ja, mit dem Messer. Hattest du auch ein Messer dabei? Ja. Ach so. So, ich bin, das ist ein bisschen... Ich glaube jetzt nicht grundsätzlich mit dem Messer in der Gegend rum. Ich muss dazu sagen, ich bin Berufskraftfahrer und die ganze Woche unterwegs oder manchmal 3 Wochen am Stück und ernähre mich nicht von Raststätten, sondern kaufe ganz normal ein und so weiter und so fort. Ja. Verstehe. Und dann brauche ich schon mal ein großes Messer, um Brot zu schneiden. Oder wenn ich in Spanien oder Italien unterwegs bin oder wie auch immer. Okay, trägst du so, dieses Messer denn bei dir? Nein, beschreib doch mal kurz diesen ja, Überfall. Muss ich ein bisschen weiter ausholen. Mach's nicht so ausführlich, sag's mal erstmal grob. Ja, okay. Grundsätzlich war das so, ich sollte eine größere Menge Geld mitnehmen von meinem Chef aus, weil ich einen Kollegen im Ausland auslösen sollte. So. Und mein Chef bestand darauf, dass ich das Geld ins Portemonnaie stecke. Das war eigentlich der Auslöser der ganzen Sache. Ich hatte es lapidar in die Hosentasche gesteckt und er bestand unbedingt darauf, dass ich es nicht in die Hosentasche, sondern ins Portemonnaie stecke. Musste dann anschließend unterwegs tanken und war noch Zigaretten holen, bla bla. Wie viel Geld war das denn? Waren 6.500 oder so D-Mark da. Okay. Ja, und jedenfalls müssen die an der Tanke, an der Kasse gesehen haben, dass ich eben ein bisschen dickeres Portemonnaie hatte und sind mir dann hinterhergegangen und ich stand dann auch so ein bisschen abgelegen am LKW-Parkplatz. Mhm. Naja, und wie gesagt, ich hatte da auch gar nicht weiter drauf geachtet. Mhm. Bin ganz normal zu meinem LKW gegangen, mach die Tür auf und bin schon im Begriff, die Eintrittsstufe hochzuklettern und merkt dann, wie mich hinten was am Kragen packt, beziehungsweise an der Jacken packt und versucht mich von Dings runterzuziehen, von dem Tritt runterzuziehen. Das heißt, die beiden waren dir gefolgt. Genau. Mhm. Und als ich dann einen Schritt zurück, eigentlich mehr gerissen wurde, wie ausgestiegen bin, ja, und mich umgedreht hat, dann guckte ich in zwei Stiletts, ja. Mhm. So, und die machten dann auch ganz unmissverständlich klar, Geld, dass sie mein Geld haben wollten und so weiter. Was ja schon eine unglaublich schlimme Situation ist für das Opfer. Ja, genau. Zwei Männer mit Messerbedrohung, ja. So, und dann? Ja, das Ding war so, das waren eigentlich so zwei, wenn man es richtig nimmt, zwei Hemden, so zwei schmale Flicken, ja, die ohne ihre Piken, sag ich mal, eine Lachnummer gewesen. Okay, so, jetzt bin ich gespannt, wie dein Messer, welches ich mir vorstelle, dass das im Auto liegt, wie das passiert. Naja, das habe ich, wie gesagt, als Werkzeug, es handelte sich dabei um ein Bowie-Messer, also so ein großes Jagdmesser, und das hatte ich in der Türablage drinnen liegen. Ah ja, und die Tür stand auf. Ja, die Tür stand auf. Und dann war das eine Situation wie bei Crocodile Dundee. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, an den Film. Die mit ihren kleinen Piken und ich mit meinem vergleichsweise großen Schwert dagegen. Also du hast dann instinktiv zu der Tür gegriffen, hast dein Messer rausgeholt und hast du gedroht oder direkt zugestochen? Nein, ich habe den erstmal unter die Nase gehalten und hatte eigentlich drauf spekuliert, dass die denn die Flucht ergreifen. Aber mitnichten, der eine ging mich dann gleich an, hat mich auch gleich in eine Schulter gepiekt. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich da mit nichts rausgegangen bin. Mhm. Ich hatte einen Messerstich im Oberschenkel, einen in der in der linken Schulter. Ja. Die haben versucht, mich in der Herzgegend zu treffen, was nicht gepasst hat, weil die Rippe im Weg war. Ich habe eine Narbe überm Auge. Was für eine Situation. Ja, und wie gesagt. Aber dann hast du irgendwann auch zugestochen. Naja, natürlich. Wie viel Mal hast du zugestochen? Das weiß ich nicht mehr. Das war. Aber das war ist doch im Gerichtsverfahren sicher geklärt worden. Ja, also ich habe bei dem einen, das war ein Treffer. Ich habe den gleich im Hals erwischt. Und also wie oft ich jetzt zugestoßen habe, ja, oder wie auch immer, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber also der ist dann gestorben durch diesen Stich in den Hals. Ja, genau. Und was ist mit dem anderen? Der ging dann wahrscheinlich zu Boden. Und was ist mit dem anderen passiert? Der andere, der hatte so eine Schnittwunde quer quer über dem Bauch, ja, aber nicht sonderlich tief. Mhm. Gerade mal so, dass das T-Shirt kaputt war und, mhm. und seine Haut leicht angeritzt. So, der, wo sein Kumpel dann zum Boden gegangen ist, dann ist der abgehauen. Naja, und... Aber du musstest ja auch dann später medizinisch versorgt werden, nach dem, was du gerade erzählt hast. Aber erstmal kam Polizei und das ganze Theater. Ja. Und bist du freigesprochen worden? Ja, ich verdanke, ja, das ist ja noch die zweite Nummer. Da waren einige Leute, die das mitgekriegt haben, aber es fand sich dann kein Zeuge mehr. Mhm. Und meine Freiheit verdanke ich, behaupte ich heute, einer alten, resoluten Dame, die war damals, jetzt müsste ich lügen, 76 oder 78 Jahre. Ja. Die saß im Auto, im PKW mit ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter, soweit ich das in Erinnerung habe. Und war total aufgeregt und wollte sich da nicht zu Wort melden, wobei ihr Sohn und die Schwiegertochter alles verhindert haben, dass sie aus dem Auto kam. Aber sie hat dann für dich ausgesagt hinterher. Ja, sie hat da so einen Rabatt gemacht in der Karre, dass die Polizei dann auf sie aufmerksam wurde. Und dann lief alles, half alles Zureden vom Sohn nicht mehr. Sie hat sich dann nicht mehr den Mund verbieten lassen. Und dann hat sie für dich ausgesagt und das hat bedeutet, dass du freigesprochen worden bist. Ja, ja. Nun ist also das mit ja Ach und Krach. Weil den zweiten haben sie dann später gefunden, den haben sie später aufgegriffen. Und der nahm sich dann auch Anwalt, der trat dann als Opferanwalt auf, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und wie gesagt... Michael, wenn du dein Messer nicht da gehabt hättest, was wäre dann geschehen? Was dann geschehen wäre? Ja. Dann weiß ich nicht, dann hätte ich vielleicht was anderes gehabt. Mit Messer. Wie auch immer, auf jeden Fall hätte ich den Jetzt ist die Leitung gerade ganz weg. Ich bitte dich nochmal zu wiederholen. Hallo? Jetzt ist er leider ganz weggeboren. Vielleicht saß er auch irgendwo auf einem Rastplatz. Aber er hätte ja auch, das wollte ich eben jetzt gerade noch sagen, er hätte ja auch einfach das Geld geben können den Verbrechern und dann wäre gut gewesen, vielleicht. Aber man weiß es nicht. So, das war Michael. Vielen Dank für den Anruf, lieber Michael. Wenn du uns über Radio oder Fernsehen hören solltest, dann danke ich dir sehr herzlich. Und wir machen weiter mit dem Jonathan. Jonathan ist 23, der Jüngste heute. Guten Morgen, Jonathan. Hallo, Domian. Hallo, Jonathan. Wie es in den alten Folgen immer heißt, ich möchte eine Lanze brechen. Du möchtest eine Lanze brechen für? Sportschützen. Für Sportschützen. Genau. Ich gehe davon aus, du bist einer. Genau, das bin ich. Ja. Seit fast 2 Jahren. Mhm. Ich habe also vor 2 Jahren einfach mal gegoogelt, da mich das Thema interessiert hat. Mhm. Und habe herausgefunden, man kann in Deutschland, zumindest in NRW ist das gebräuchlich, einen Verein anrufen, mhm. einen Termin vereinbaren und sich anschauen, wie das Sportschießen so ist. Okay, dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Genau. Und das hast du gemacht? Das habe ich gemacht, ja. Und wie hat es dir gefallen? Ich sag mal so, es war die einzige Sportart bisher, die mir Spaß gemacht hat. Sowas wie Fußball, Volleyball, der Schulsport. Das hat mich eigentlich nie interessiert. Jetzt eine provokante Frage. Was ist daran Sport? Sagen wir so, Schach ist auch Sport. Golf ist auch Sport. Ne? Also es gibt ja mehrere Disziplinen. Es gibt sogar IPSC. Dort bewegt man sich von Hindernis zu Hindernis und schießt an den Hindernissen vorbei. Also der sportliche Aspekt ist... genau zu zielen. Ja, ich sag mal so viele Punkte, wie es geht, zu erreichen, wenn man nach Punkten schießt. Also versuchen, in die Mitte mal zu treffen. Okay, aber der sportliche Aspekt ist, sich so zu trainieren, dass man viele Herausforderungen des Schießens perfekt bewältigen kann. Genau. Das ist es, ja. Okay. Mhm. Ja, und jetzt wollte ich noch ein paar Sachen auflisten, bevor du mich, sag ich mal, mit Fragen löcherst. Ja. Okay, leg los. Zum Beispiel, erstmal, ich bin auch Kriegsdienstverweigerer, mhm. ne? So mhm. wie du. Mhm. Andererseits, ja, mich interessieren Waffen. Ich habe auch 2 Waffen zu Hause, natürlich in einem Tresor. Denn um eine Waffenbesitzkarte zu beantragen, mhm. muss man erstmal 1 Jahr in einem Verein sein und 1 Jahr in einem Verband. Ja. Es gibt auch noch Vereine, die haben eigene Regeln. Man muss erst 3 Jahre Luftpistole schießen und so, mhm. bevor man dann Kleinkaliber schießen darf und so weiter. Wobei das ja eine gute Regel ist, ne? Ja, aber Kleinkaliber macht mir nicht so viel Spaß und Luftpistole, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt das Hobby angefangen hätte. Okay. Ja. Dann braucht man für eine Waffenbesitzkarte auch noch die Waffensachkundeprüfung. Ja. Und wenn man unter 25 ist und eine Großkaliberwaffe haben möchte wie ich, muss man ein psychologisches Gutachten erstellen lassen. Mhm. Und man muss ein Bedürfnis nachweisen. Das bedeutet, du musst auch wirklich im Jahr entweder jeden Monat einmal oder insgesamt 18 Mal schießen gehen, damit du deine Waffen auch behalten darfst. Du gestattest doch zwischendurch mal eine Frage, sonst habe ich das vergessen hinterher. Man muss ein psychologisches Gutachten erstellen lassen, um das zu tun. Was ist das für ein Gutachten? Wie geht's dazu? Wie wird das gemacht? Das ist immer unterschiedlich. Ich habe das beim TÜV Nord gemacht. Dort hatte ich ein paar Fragebögen und wurde am Ende noch ausgefragt von dem zuständigen Psychologen. Mhm. Dann kommen wir zu Fragen wie, ich sag mal, wer sollte deiner Meinung nach Waffen haben? Sind Waffen für dich Werkzeuge oder Mordinstrumente? Sowas. Also die kann man schön vorher auswendig lernen, die Antworten. Naja, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ja gut, oder aber das, das spricht sich ja wahrscheinlich rum. Und ein ausgebildeter Psychologe kann ich auch durchschauen, wenn du lügst. Wollen wir das mal hoffen? Ja. Okay, gut. Ja, und zum Beispiel zum Tresor. Der Tresor muss über 200 Kilo wiegen, sonst musst du den verankern. Es gibt verschiedene Schutzklassen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen der Schutzklasse 0. 0 klingt jetzt natürlich läppisch, aber 0 ist ziemlich stark, damit ich die Waffen und die Munition in einem Schrank lagern kann, damit ich keine zwei Schränke brauche. Mhm. Mhm. So, und meine Eltern, ich wohne noch bei meinen Eltern, die dürfen noch nicht den Code wissen, um den Tresor zu öffnen. Nur du weißt den? Ja, nur Berechtigte. Ja, okay. Genau. Mhm. Ja, Disziplin. Es gibt zum Beispiel Präzision, da schießt man auf, ich sag jetzt mal 25 Meter. Es gibt mehr Distanz, dort schießt man auf 5 Meter, auf 10 Meter, auf 15 Meter. Und wie gesagt, es gibt IPSC, wo man sich hin und her bewegt. So, da gibt's also auch Verschiedenes. Das heißt, Jonathan, ich habe vorhin gerade so provokant gesagt, Waffen sind Tötungsinstrumente. Das würde dich jetzt eher provozieren, wenn ich das sage, oder? Ja, es sind Sportgeräte. Ja, können Sportgeräte sein? Können wir uns so einigen? Ja, ein Soldat hat natürlich keine Waffe als Sportgerät, das versteht sich. Natürlich nicht. Und sehr viele Kriminelle benutzen das eben auch als als Gewaltinstrument. Da habe ich nämlich auch noch was. Es gibt ja das nationale Waffenregister in Deutschland jetzt. Mhm. Und endlich konnte mal gezählt werden, wie viele Legalwaffenbesitzer es insgesamt in Deutschland gibt. Mhm. Wir haben ja in Deutschland, ich glaube, Stand 2012, 82 Millionen Menschen. 1,4 Millionen Legalwaffenbesitzer gibt es. Mhm. Das bedeutet, jeder 60. selbst wenn ich diese Kinder mitzähle, jeder 60. Deutsche besitzt also mindestens eine Schusswaffe. Mhm. So. Und es gibt insgesamt 5,5 Millionen legale Schusswaffen. Mhm. Und die Polizei geht von der Dunkelziffer aus zwischen 5 und 20 Millionen illegale Schusswaffen. Mhm. Genau. So, heißt das denn, du hast das uns jetzt sehr schön erklärt, dafür danke ich dir auch. Findest du denn unsere gesetzlichen Vorgaben gut oder schlecht? Sagen wir so, ich würde sie jetzt nicht besonders lockern, aber ich würde ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel, dass man ein psychologisches Gutachten braucht für Großkaliber unter 25 Jahren. Aber es gibt auch Leute, die sind 25 Jahre alt oder 26 Jahre, die müssen kein Gutachten ablegen, können aber sich eine Großkaliberwaffe kaufen und die sollen dann keine Gefährdung darstellen, während ich mit 23 Jahren eine Gefährdung darstelle. Stimmt, ja. Ja. Okay, und Deutschland hat ja, wie gesagt, eines der strengsten, wenn nicht das strengste Waffengesetz der EU. Mhm. Und uns kann man jetzt nicht direkt mit Amerika vergleichen, dort gibt es ja auch Ghettos etc. pp., wenn man ohne, keine Ahnung, ein Ziel, ich sag mal, lebt als Jugendlicher, überall sind nur Drogen, man kommt schnell an eine Waffe, da gibt es viel mehr Morde. Man könnte uns ja eher mit anderen EU-Ländern vergleichen. Mhm. Und wir haben ja schon ziemlich viele Tragödien, die ganzen Schulschießereien, die fälschlicherweise Amokläufe bezeichnet werden, aber Amoklauf ist ja spontan und das waren meistens geplante Taten. Mhm. Und sowas, da sind wir ziemlich hoch bei den Tragödien und viele andere EU-Länder nicht. Gut, aber das ist ja kein Argument, die Waffengesetze zu lockern. Nee. Letztendlich können wir doch, ja, letztendlich ist es doch eine, ich finde, das ist eine zivilisatorische Höchstleistung oder ein Fortschritt, dass wir relativ wenig Waffen in Deutschland zugelassen haben, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und dass es hier eben streng ist, da können wir doch eigentlich stolz drauf sein. Ja. Ihr Schützen könnt es ja machen. Es ist ja für euch völlig okay. Da spricht da auch keiner gegen. Ja. Weißt du, wie das mit der Schweiz aussieht? Dort hat jeder, der den Schweizer Wehrdienst ableistet, eine Waffe, die er mit nach Hause nehmen kann. Mhm. So. Das bedeutet, es gehen sogar Theorien davon aus, aber da habe ich keine offiziellen Daten gefunden, dass die Schweiz prozentual gesehen mehr Waffen hat als die USA. Also mir ist wohl, dass nicht jeder, der früher bei der Bundeswehr war oder heute noch zur Bundeswehr geht, dass der zu Hause eben seine Waffen nicht hat. Er ist mir sehr wohl. Ja, aber in der Schweiz passiert ja wenig. Ja, aber vielleicht kann man die Schweiz auch nicht mit Deutschland vergleichen. Ja, aber jetzt die Waffengesetze zu verschärfen. Ja, aber wir wären ja schon froh, wenn sie so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Ja, sie bleiben ja auch so. Sie werden, wenn schon, werden die strenger. Immer wenn etwas passiert, fordert eine Partei, zum Beispiel die Grünen, dass Großkaliber verboten werden soll, obwohl Kleinkaliber genauso gefährlich ist und Kleinkaliber hat weniger Rückstoß. Ich höre schon den Fachmann daraus. Du hast dich sehr viel mit beschäftigt. Du bist Sportschütze. Du hast Spaß daran, gezielt zu treffen, um es mal ein bisschen profan zu sagen. So. Könntest du dir vorstellen, in einer bestimmten Situation doch auch auf einen Menschen zu schießen? Ja, ich würde mal sagen, wenn einer mit einer Axt auf mich zukommt oder so und ich habe jetzt, ich sag jetzt mal, die Polizei informiert, dann habe ich noch Zeit, weil ich sag jetzt mal, keine Ahnung, der Einbrecher braucht etwas länger, um die Räume im Erdgeschoss zu untersuchen oder so. Mhm. Ich habe die Polizei angerufen, die sagen mir natürlich, ich soll mal im Zimmer warten. Aber dann nehme ich natürlich die Waffe in die Hand und warte, bis der in mein Zimmer läuft oder so. Und wenn er auf mich zukommt, ne? Okay. Selbstverteidigung, Notwehr, Notstand. Ich glaube, das würde jeder von uns machen, der sich so ein bisschen auskennt mit diesen Sachen. Also Krieg außerhalb von Videospielen oder außerhalb von Filmen ist natürlich schlecht, das weiß man. Du bist Kriegsdienstverweigerer, wobei du so jung noch bist. Wurdest du überhaupt noch gezogen vor 5 Jahren? Nee, ne? Ich war 2 Jahre bevor die Wehrpflicht abgesetzt wurde, abgeschafft wurde, war ich da. Und ein Jahr, bevor der Zivildienst auf 6 Monate verringert wurde. Und ich war dann halt im Altersheim als Betreuung und als... Okay, ich wollte eigentlich nur so kurz vielleicht mit ein paar Sätzen von dir die Begründung wissen, warum du nicht zur Bundeswehr gegangen bist. Also beim Bund, die Grundausbildung soll ziemlich hart sein, habe ich jetzt gehört von Leuten, die mal gemacht haben, etc. Also wenig Schlaf, dann wirst du immer von Kommandant sonst was angebrüllt, du musst dein Hemdchen falten, damit du Disziplin lernst, das ist überhaupt nicht mein. also es war dir ein bisschen unbequem, sagen wir es so. Ja. Es ging gar nicht um das Kriegshandwerk. Ja, ich meine... Bei mir ging es ums Kriegshandwerk, deswegen war ich nicht da, weil ich nicht gehorchen wollte. Man muss sich auch nicht verpflichten, wenn man den Wehrdienst ableistet, dass man dann ins Ausland fliegt und dort kämpft. Ja, okay. Also das finde ich immer so, wenn ich schon zur Bundeswehr gehe, dann finde ich, sollte man auch bereit sein, alles zu machen oder man lässt es sein. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Jonathan, das war sehr nett, dass du uns aus der Sichtweise der Sportschützen, die wir ja in keiner Weise irgendwie hier angreifen wollen, ich zumindest nicht, da mal ein paar Sätze gesagt hast. Ja. Das finde ich sehr aufschlussreich und sehr differenziert. Ja. Ich danke vielmals. Ja. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. Und herzlich willkommen, Hetty, 35, guten Morgen. Ja, hallo, Hetty? Ja. Hetty, eine Frau. Hetty. Ja, genau, eine Frau. Eine Frau Hetty. Ich grüße dich, Frau Hetty. Nein, mein Vorname ist Hetty. Das habe ich schon kapiert. Also, zum Thema Waffen. Ja, also ich muss sagen, ich bin erstmal fassungslos über das, was die Leute so bei dir in der Sendung so von sich geben. Ich bin Krankenschwester und habe in der Psychiatrie gelernt. Mhm. Der junge Mann eben, es sind so viele labile Leute jetzt bei dir am Telefon gewesen. Der Jäger, der vorher geweint hat, sich nicht traut, auf ein Reh zu schießen. Mhm. Der andere, der keinen Mumm hat, zur Bundeswehr zu gehen, weil es dort so hart ist. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, was Waffen überhaupt sind. Die müssen erwachsen werden. Spätestens dann, das ist der Grund, warum ich angerufen hatte, wenn sie sehen, wie 2 Leute vor deinen Augen erschossen werden, dann überlegen sie sich nochmal, ob sie so ein Ding in die Hand nehmen. Ich finde das furchtbar. Hast du das gesehen? Hast du sowas erlebt? Ja, ich musste das leider mit ansehen, ja. Wo? Also ganz kurz zur Vorgeschichte. Das ist in der Türkei passiert, im tiefsten Anatolien. Wir sind dort quasi eigentlich im Urlaub gewesen. Da ging eine längere Familiengeschichte voraus. Da sind 2 Sippen halt eben, also meine Sippe und die Sippe meiner ehemalig angeheirateten Tante sind halt eben zerstritten gewesen durch die Scheidung von meinem Onkel und meiner Tante. Mhm. Ja, das ist dann so dermaßen eskaliert, dass dann halt eben die damals meinem Onkel gesagt haben, komm bloß nicht hierher, das gibt sonst richtig Ärger. Mhm. weil er hat halt eben meine Tante auch nicht unbedingt sehr freundlich behandelt gehabt. Mhm. Ich meine, letztendlich kann ich verstehen, dass sie sauer waren auf ihn. Ja, das Ganze ist so eskaliert, dass dann zum, also der Streit hat so angefangen, dass die halt eben schon mit Waffen zum Haus meiner Oma gekommen sind, wo halt eben auch meine Onkels gewesen sind. Mhm. Ja. Du warst dabei? Also das ist so aufgebaut, das ist ja so ein Dorf und ja, das Haus von meiner Oma ist quasi, ja, das sind 20, 30 Meter Luftlinie entfernt. Mhm. Was ist dann konkret passiert? Durch diesen ganzen Tumult, also das gesamte Geschrei dort, ne, das hat man ja über das ganze Hof gehört. Also mhm. das kam ja auch, ne, wir saßen auf der Terrasse draußen. Mhm. Und ich bin dann halt eben nur auf die Terrasse hochgegangen, um zu gucken, was da hinten los ist. Und dann habe ich nur gesehen, dass da halt eben eine Riesenschlägerei gewesen ist, Frauen, Männer, Kinder, alles untereinander. Mhm. Dann fing schon mein Cousin an zu schreien, Papa, Papa, lauf, die verprügeln Onkel, der liegt auf dem Boden, bewegt sich nicht mehr. Dann ist mein anderer Onkel, der bei uns zu Besuch war, rausgerannt. Dann sind meine zwei Brüder hinterhergelaufen. Ja, und das Ganze eskalierte dann dermaßen so, dass dann der Bruder von meiner Tante, also ehemaligen Tante, dann versucht hat zu schießen. Mhm. In der Zeit, der Onkel, der zuerst auf dem Boden war, den sie rausgezogen haben, ist dann ins Haus reingelaufen, hat eine Waffe geholt, wollte dann schießen, konnte die Sicherung, also nicht das Dings lösen. Die, ja. Der wollte dann auch schießen? Und der wollte auch schießen. Mhm. So, steht er da, kann das nicht lösen. Und genau, und dann hat mein anderer Onkel, weil er regelmäßig zur Jagd geht, weil er lebt ja in der Türkei, mhm. der andere Onkel ist ja quasi ja halt, eben kannst du sagen, in Deutschland aufgewachsen, der kennt sich damit nicht aus, mhm. hat ihm das aus der Hand genommen und hat dann zwei Schüsse abgegeben. Und diese Schüsse hatten zur Folge? Ja, dass der eine halt eben sofort gestorben ist. Also der Bruder ist sofort gestorben und der Vater hat dann halt eben mit Schrot, ja, der ist auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Ne? Und das hast du alles mit angesehen? Ja, 20, das war furchtbar. Das war ganz fürchterlich. Das heißt, zum Thema Waffen bist du komplett bedient? Ich bin, also neben mir brauchen nur eine laute Tüte knallen, also eine Tüte, ne, die man aufbläst und so. Mhm. Oder eine Tür knallt zu oder so, dann bin ich auf 180, also mein Herz, das pumpt und rast. Das ist ja nur schrecklich. Da haben sich zwei Familien bekriegt und jetzt ist so ein Unglück passiert. Wie ging es denn dann danach weiter zwischen den Familienverbänden? Ja, also die Kinder sind dann natürlich irgendwo in der Luft hängen geblieben, ne? Dann ist meine Cousine halt eben, die hatten ja beide auch drei Kinder zusammen. Ich meine es jetzt anders. Gab es vielleicht in Anbetracht des großen Unglücks eine Versöhnung? Nee, gar nicht. Also unser Haus haben sie dort komplett zerstört. Das Haus von meiner Oma haben sie zerstört. Also wir können da nicht mehr hin. Es sei denn, sie zahlen eine Ablöse. Mhm. Ne, die haben auch drei Tage halt eben uns belagert. In der Zeit, direkt nachdem das passiert ist, kam ja auch sofort das Militär. Mhm. Und hat dann dementsprechend mein Onkel und meine Brüder und mein Cousin etc., alle, die da halt eben beteiligt waren, eingeladen und weggebracht. Mein Onkel hat ja dann halt eben eine hohe Haftstrafe bekommen, ja. Ja, genau, Strafe wurde er verurteilt? Er hat zuerst 32 Jahre bekommen, mhm. wegen zweifachen Mordes. Dann, das hat ja lange gedauert, also erst hieß es, er hätte halt eben, gezielt halt eben, ne? Mhm. Er hat halt eben die Leute halt, genau, vorsätzlich, Dankeschön für das Wort. Er hat halt eben vorsätzlich geschossen, nach lang, also die Untersuchungs- und der ganze Prozess und so weiter, das dauerte fast 4 Jahre. Sind dann 32 Jahre, oder was? Nee, dann sind dann runtergesetzt worden auf 8 Jahre, weil wir nachweisen konnten, dass es Notwehr gewesen ist, weil andere auch ausgesagt haben, dass es Notwehr war. Vielleicht noch eine Frage an dich, du bist türkischstämmig. Wie ist das in der Türkei? Haben da die Leute viele Waffen? Haben da viele Leute Waffen? Die nehmen das halt eben zur Jagd. Ja, das ist dort bei denen so halt eben, die nehmen es zur Jagd, aber ausschließlich zur Jagd, weil es ist nämlich so, also jetzt auch in dem Falle, das ist natürlich, dumm gelaufen halt. Also ist das Waffengesetz nicht zu streng oder ähnlich wie in Deutschland? Weißt du das? Kannst du es beurteilen? Auch die müssen einen Schein machen. Also ich weiß von meinem Vater, der musste auch einen Waffenschein machen, der hat auch einen. Dann kriegen die halt eben nur abgezählt Patronen. Okay. Und diese Patronen sind beschriftet, sodass man Man hat ein Auge drauf. Ich bin gerade ein bisschen am Hetzen, halt, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ich danke dir sehr, dass du auch diese, wenn auch sehr traurige Geschichte erzählt hast, als Beispiel dafür, was Waffen für ein Unglück anrichten können. Ich danke dir vielmals und wünsche dir alles Gute, Hatti. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine erholsame, gute und schöne Nacht. Tschüss.